Ich habe es in der ersten Stunde schon angekündigt. Wenn ich es schaffe, werde ich diesen Titel nochmal einsetzen. Das war eine Coverversion von Depeche Mode. The Things You Said von der Gruppe Repulsion. Und ich denke, Laien, im ersten Moment fällt es gar nicht auf, dass es sich um eine Coverversion handelt. Man hat direkt das Gefühl, es kann doch eigentlich nur Depeche Mode sein, aber dann kommt irgendwann die Frauenstimme rein, die doch eher für eine Gruppe wie Depeche Mode sehr, sehr untypisch ist. Das war es schon fast im Soundcheck. Zum Schluss hören wir Depeche Mode im Original und wirklich im Original mit World in My Eyes. Mein Name ist Thomas Elber und ich sage jetzt schon mal Tschüss.